Schweiß und Tränen. Bezahlen wir die Unendlichkeit, denn nur mit Blut, Schweiß und Tränen bezahlt man die Unendlichkeit. Gute Nacht, grausame Welt, gute Nacht. Gute Nacht, grausame Welt, gute Nacht. Gute Nacht, grausame Welt, gute Nacht. Gute Nacht, grausame Welt, gute Nacht. Nur die Sonne lädt auf, was der Schatten mir raubt. Denn der Schlaf, den ich brauch, nutzt der Teufel wieder schamlos aus. Mein Herz ist wie ein Motor ohne Limit. Und das, was mich antreibt, sind die inneren Stimmen. Mein Kopf will den Erfolg, um jeden Preis muss ich gewinnen. Doch meine Seele sehnt sich nur noch nach der Stille. Denn ich seh die Gesichter, doch vergesse die Namen. Ich forme mein Schicksal jeden gottverdammten Tag. Und mit etwas Blut, Schweiß und Tränen hinterlasse ich euch mehr als nur Erde und Knochen in einem Sack. Doch ich bin viel zu lange schon mit meinem Auge wach. Aber 24 Stunden Tage saugen Kraft. Doch diesen einen Moment der Ruhe tauch ich ab. Und sag der grausamen Welt gute Nacht. Gute Nacht, grausame Welt, gute Nacht. Gute Nacht, grausame Welt, gute Nacht. Wir sehen uns wieder, wenn die Sonne alle meine bösen Träume verbrennt. Und die Geister auf meiner Brust mir wieder Raum zum Atmen gönnen. Gute Nacht, grausame Welt, gute Nacht. Gute Nacht, grausame Welt, gute Nacht. Ich falte die Hände und flüster zum Hochgott. Gib mir die Kraft und beschütze meinen Sohn. Denn er gibt mir den Grund, den ich brauch, um zu wissen, dass ich diese Selbstzerstörung lohnt. Stress gewohnt, aber macht einen älter. Herz aus Gold, aber wird immer kälter. Und so als Kugel, dann mach selber. Die Zeiger der Uhr drehen sich nur schneller. Die Tage werden länger, wenn man immer nur weint. Ein Auge lacht, das andere weint. Jeder von uns würde gerne besser leben, aber müssen erkennen, wir kennen leider kein Nein. Es gibt nur so viel zu tun. Ein Leben ist nicht genug. Ich komm doch grad erst auf die Welt klar. Doch hör den Tobias Ruf. Sollen sie einmal nur ohne mich klarkommen? Ich tauche kurz ab und sag der grausamen Welt gute Nacht. Gute Nacht, grausame Welt, gute Nacht. Gute Nacht, grausame Welt, gute Nacht. Sehen uns wieder, wenn die Sonne alle meine bösen Träume verbrennt. Und die Geister auf meiner Brust mir wieder Raum zum Atmen gönnen. Wir sehen uns wieder, wenn die Sonne alle meine bösen Träume verbrennt. Und die Geister auf meiner Brust mir wieder Raum zum Atmen gönnen. Gute Nacht, grausame Welt, gute Nacht. Gute Nacht, grausame Welt, gute Nacht.